WDR 5. Neugier genügt. Na, guck mal, auf du mal her mit der Brille drauf. Oh, da ist eine Sonnenbrille drauf. Ist das ein kleiner Preis? Nee, 7,90 geht's los. Na, das ist normal, das ist nicht teuer. Das ist nicht teuer. Die alte Wirtin beugt sich ein wenig nach vorne, schiebt ihr Gesicht ganz dicht an den Glaskasten, um die verblichene Speisekarte zu entziffern. Schweinegulasch mit Thüringer Klößen 7,90 €, Rinderroulade 9,10 €. Das ist in Ordnung, so viel nimmt sie in ihrer Gaststätte auch. Ihr Begleiter studiert die Getränkekarte, beginnt zu lachen. Naja, hat vielleicht gedacht, wird mit Essen geschüttelt oder zwei. Gelächter halt über die menschenleere Dorfstraße von Kloster Fessra. Tresen mit 2 S, dafür Speisen mit SZ. Die 72-Jährige schüttelt amüsiert den Kopf. Eine kleine rote Lederschleife hält die schütteren schwarzen Haare zum Zopf zusammen. Sie geht einige Schritte zurück, lässt den Blick über die Fassade wandern. Fachwerk, braune Balken, weißer Putz, an vielen Stellen abgeblättert, 3 Stockwerke, an der Dachrinne wächst Moos. Es ist 15 Uhr. Heute Ruhetag, verkündet ein Schild. Neugierig blicken sich die beiden Besucher um, entdecken auf dem Nachbargrundstück einen Mann in roter Latzhose, der gerade Holz stapelt. Da ist heute Ruhetag. Und hier ist heute auch los? Naja, erst heute Abend. Erzähl uns mal was. Was treibt der Frank heute? Der Frank, der Mann zuckt mit den Schultern und schweigt. Tommy Frank, Ex-NPD-Kandidat, Kampfsportler, Kreistagsmitglied für das rechtsextreme Bündnis Zukunft Hildburghausen in Thüringen. Seit einigen Monaten sind sie Nachbarn. Der 27-Jährige hat den Goldenen Löwen im Dezember 2014 gekauft. Die einzige Gaststätte im 300-Seelen-Ort Kloster Fessra. Die alte Wirtin kennt Tommy Frank und seine Kameraden. Früher haben sie oft in ihrer Kneipe ein paar Orte weiter gefeiert. Bei mir wollten sie immer mal Konzert machen. Ich sagte, du, das wird nichts, dann machen wir sofort mein Ding zu. Also, ich habe mich eigentlich nie mit sie einlassen können, weil ich genau wusste, dass ich nur Schere rein mit der Polizei habe. Wo Tommy Frank auftaucht, ist Ärger vorprogrammiert. Seinen Thüringer Heimatort Schleusing erklärt er schon vor Jahren zur Frontstadt und befreiten Zone. Am Marktplatz in Hildburghausen hängt er die Reichskriegsflagge aus einem Fenster. Mit Konzerten und Sportveranstaltungen lockt er seit Jahren Jugendliche ins strammrechte Lager. Die nötigen Devotionalien liefert sein Internet-Versandhandel. Jetzt hatten wir mal eine Ballermann-Party hier, da war es relativ. Ich meine, in jedem Dorf gibt es solche Sachen, wo sie Kirmes feiern. Langsam rollt ein schweres, schwarzes Motorrad auf den Parkplatz vor der Kneipe. Das Kennzeichen endet mit AH1, eine begehrte Buchstabenkombination in der ultrarechten Szene, die Initialen von Adolf Hitler. Der Fahrer in schwarzem Lederkombi steigt ab, lässt den Helm auf, zündet sich eine Zigarette an, wartet. Komm wieder mit raus, es geht noch nicht rein. Keine 200 Meter weiter scheucht Silvia Wagner Federvieh aus einem Fachwerkhaus. Echte Thüringer Barthühner, tiefschwarz, mit Buscheln am Hals. Das sind unsere Hühner, weil die Grafen von Henneberg haben in ihrem Wappen auf dem obersten Berg in der Mitte steht ein schwarzes Huhn. Und genau diese Hühner sind unsere Wappentiere sozusagen. Sie bereichern halt unser Gelände, da drin haben wir noch 2 Ziegen. Der Hahn stolziert vorneweg, die Hühner hinterher zum nächsten Gebäude. Ein Dutzend Fachwerkhäuser verteilen sich um die alte Klosterruine. Ihre 2 mächtigen Türme überragen alles in dem kleinen Ort Kloster Fessra. Eines der bedeutendsten romanischen Baudenkmäler in Thüringen werben Reiseführer für das Hennebergische Museum Kloster Fessra. Schmiede, Wassermühle, Brauhaus, Backhaus, alles da, lebendige Geschichte auf 6 Hektar, inklusive Bierbrauen und Brotbacken. Knapp 40.000 Besucher kommen pro Jahr mit Bussen und Pkw. Der große Besucherparkplatz liegt allerdings direkt vor dem Goldenen Löwen. Da, wo nun der rechtsextreme Tommy Frank sein Geschäft macht. Wir haben es aus der Zeitung erfahren und waren natürlich sehr überrascht und haben uns auch ja positioniert. Silvia Wagner, eine der Leiterinnen des Museums, hat mit ihren Kollegen auf die Website geschrieben: Wir bleiben bunt gegen Neonazis in Kloster Fessra. Sie wollen sich gegen die Etablierung einer Neonazi-Szene in dem kleinen Ort wehren. Wir haben geschrieben, wir sind bunt und wir möchten uns, sagen wir mal, nicht mit diesen neuen Nachbarn in eine bestimmte Ecke drängen lassen, sondern wir sagen, wir sind hier, wir sind nach wie vor für euch da, wir machen unser Programm. Es ist kurz nach vier. Im Goldenen Löwen beginnt Tommy Franks sein Programm. Von innen öffnet sich die Kneipentür. Der Motorradfahrer mit dem Hitler-Kennzeichen stapft zuerst hinein, den Helm auf dem Kopf. Dann die neugierige alte Wirtin mit ihrem Begleiter. Tommy Frank kommt hinter dem Tresen hervor. Ein untersetzter Mann mit breiten, sehr breiten Schultern. Division Thüringen prangt in Runenschrift auf seinem schwarzen T-Shirt. Muskulöse, tätowierte Oberarme spannen die Ärmel. Hallo. Servus. Grüß dich. Das ist der Frankie. Du bist ja ganz begehrtes Wesen, gell? Ein bisschen Kaffee trinken und dann machst du uns was. Oder? Ich mache einen Kaffee. Frank nickt, geht kurz in die Küche. Am Tresen nimmt der Motorradfahrer seinen Helm ab. Ein kahler Kopf kommt zum Vorschein. Zwei mit 30er, auch in Division Thüringen-Shirts, kommen aus der Küche. Tommy Frank bringt den Kaffee. Können schon mal das Auto für mich schon mit ausladen. Den T-Shirt können da schon mal alle Reihe nach aufstellen, weil da kommen die Stände hin zu verkaufen. Aha. Vorbereitung auf den Abend. Es wird ein Konzert geben. Ein großer Karton mit Division Thüringen Sweatshirts wartet schon in der Ecke. Auch Division Franken ist zu haben. Ein Stückchen weiter, eine Weinkiste als Blickfang, halb geöffnet. Treue um Treue steht eingebrannt im Holz und der Leibstandarte liebster Tropfen. Ein Teil des Erlöses fließt in die Pflege eines SS-Denkmals. Tommy Frank blickt auf die Uhr, noch 3,5 Stunden bis zum Konzertbeginn. Er setzt sich an einen der Kneipentische, legt die kräftigen Hände auf die verblichene rosa Tischdecke. Das ist ein älteres historisches Gebäude, hat eine längere Geschichte. Ja, wie man sich das auf dem Dorf vorstellt, Fachwerkhaus mit Saalanbau und Wohnung. Seit Jahren studiert er die Angebote in der Region, erzählt der gelernte Koch. Doch nie konnte er kaufen. Immer wenn er, der Thüringen weit bekannte Rechtsradikale, Interesse anmeldet, greifen die erschrockenen Kommunen lieber selbst zu. Dreimal ist das allein in seinem Heimatort Schleusing passiert. Tommy Frank grinst. Beim Goldenen Löwen lief alles ganz anders. Frank kam, sah und konnte kaufen für 80.000 Euro. Er hat den Vertrag unterschrieben und mit dem Besitzer das alleinige Nutzungsrecht vereinbart. Und zwar habe ich ja schon im Dezember gekauft. Die haben dann bis Mitte Februar gebraucht, bis sie erstmal eine Sitzung hatten nachher und dann beschlossen haben, wie sie es drehen können. Man hört ja auch immer, ja, die wollten angeblich nicht kaufen, wurden dazu genötigt vom Museum, also so hier im Dorfgespräch. In letzter Minute meldet die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht an. Man hat Angst um den guten Ruf, um das Museum und pocht plötzlich auf den Denkmalschutz. Aber da feiert der 27-Jährige schon seit einigen Wochen mit seinen rechten Kameraden in der Kneipe. Stand es jetzt, Stadt hat oder Gemeinde hat Vorkaufsrecht geltend gemacht, sagen wir mal so. Dagegen läuft mal Widerspruchsverfahren. Wir ziehen das auf jeden Fall bis zum letzten Gericht nachher durch, bis zur letzten Instanz, die geht. Und das kann länger als 2 Jahre dauern. Nun werden wir euch bis auf Weiteres jede Woche bespaßen, informiert Frank die Gemeinde via Facebook und kündigt einige Überraschungen an. Tommy, wir brauchen mal ein Bier. Nimm irgendeins. Ja, die Kästen liegt da rein ab hinten. Eine Frau, so um die 50, kommt aus der Küche. Dunkle Haare, schwarze Hose, schwarzes Shirt mit Constable-Aufdruck. Es ist Tommy Franks Mutter. Die Marke Constable fehlt in keinem Neonazi-Fundus. Trägt man darüber eine Jacke und deckt die äußeren Buchstaben ab, steht in der Mitte NSDAP. Wir haben hier Montag Stammtische eingerichtet. Wir haben hier eine Karnevalsveranstaltung gehabt, also mit Büttenreden. Die war in den Räumlichkeiten hier komplett ausgebucht. Da haben wir 120 Mann reingequetscht. Da musste man Leute heimschicken, weil dann kein Platz mehr war. Und wir haben eine Weinverkostung schon gemacht und andere Vortragsabende. Wir haben da viel geplant jetzt. Heute spielt Lunikow hier. Lunikow, das wird der Auftakt der Konzertsaison im Goldenen Löwen. Seit Wochen wirbt Frank im Netz für den Balladenabend. Der Sänger in Ketten, live in Kloster Fessra heißt es. Ich finde eigentlich jeder, der so ein bisschen Deutschrock hört, hat das schon mal gehört. Eigentlich. Lunikow, dahinter verbirgt sich der Sänger Michael Regener, der ehemalige Frontmann der Gruppe Lanzer. Die Band wurde verboten wegen Volksverhetzung, Verbreitung rechtsextremer Propaganda, Bildung einer kriminellen Vereinigung. Regener ging für 3 Jahre und 4 Monate ins Gefängnis. Seit seiner Entlassung tourt er mit der Band Lunikow durch die rechtsextreme Szene. Peter, wie du bist, waren aus. Selbstverständlich. Müssen wir doch mal wissen, bis der losgeht. Draußen ein paar Häuser die Dorfstraße hinunter, unterhalten sich 2 Rentner über den Gartenzaun. Einer trägt ein dickes Bündel Reisigstroh unterm Arm. das wird ein Insektenhotel. Ja. Was, Insektenhotel? Insektenhotel. Oh ja, weil? Da hier wird schon länger geschnitten und dann quartieren die sich da hier ein. Die verschiedenen Sachen. Fachmännisch begutachten die beiden das Reisigbündel und blicken zwischendurch immer wieder Richtung Goldener Löwe. Sie wissen, wer dort heute feiert. Es stört sie nicht. Ist doch erlaubt als Partei. Ja, warum eben. Soll man da was dagegen sagen? Andere Parteien gibt es auch. Das ist, wenn jeder andere die Gaststätte gekauft hätte, wenn es auch nicht so ein Palaver gemacht. Und jede andere Partei hat da ihren Sitz irgendwo, oder? Ich meine, nicht, dass ich dafür bin, aber ich kann auch nicht sagen, solange die Ruhe halten und machen ihr Zeug, ist mir das doch egal. Ein Polizeifahrzeug rollt vor die Gaststätte, gefolgt von einem schwarzen Kleinwagen. Die Rentner retten die Hälse. Zwei sportlich großgewachsene Polizisten klettern aus dem Streifenwagen, zwei ältere Herren in Zivil aus dem Kleinwagen. Die Tische haben wir aus beide Reihen? Oder? Beide Reihen. Beide so, die Reihen, genau. So wie sie jetzt vorstehen. Genau. Die Stühle auf den Seiten kommen mit der Saal rein. Im Goldenen Löwen schleppen Helfer eine Getränkekiste nach der anderen in den Gastraum. Frecks Mutter schiebt Tische und Stühle hin und her. Ihr Sohn reserviert noch schnell dem Motorradfahrer das letzte Doppelzimmer. Es ist 18 Uhr. Im Türrahmen tauchen jetzt die beiden Polizeibeamten auf. Im Schlepptau die älteren Herren in Zivil. Ihr könnt alles aufschreiben, ist mir egal. Ihr könnt es fotografieren. Die älteren Herren, die sich nicht mit Namen vorstellen, werfen einen Blick in die Kiste mit den Lunikow-CDs. Mehr gelangweilt als interessiert. Ihnen ist klar, dass sie hier nichts finden werden. Die ultrarechte Szene weiß genau, wie weit sie bei öffentlichen Veranstaltungen gehen darf. Warum geht's nicht? Und auf Lautstärke müssen wir das. Es gibt klaren Rechtsprung. An der Theke geht Polizeioberkommissar Andreas Müller mit Tommy Frenk die Auflagen durch. Der Beamte überragt den 27-Jährigen um zwei Köpfe. Müller verweist auf den Lärmschutz, die Parkverbote auf dem Museumsparkplatz, nimmt die Personalien der Ordner auf. Der ehemalige Fallschirmjäger lässt Frank spüren, dass dieser Abend unter verschärfter Beobachtung steht. Den 27-Jährigen stört das wenig. Derweil streifen sich Franks Ordner orangene Warnwesten über und gehen nach draußen. Langsam rollt ein Kleintransporter am Goldenen Löwen vorbei, hält vor dem großen Parkplatz. Stiftung Thüringischer Schlösser und Gärten verkündet ein notdürftig mit Kabelbindern befestigtes Schild. Ein Museumsmitarbeiter im braunen Overall wuchtet einen Metallständer nach dem anderen aus dem Laderaum. Dann gut 100 Meter Trassierwand. Silvia Wagner lässt absperren. Wir haben unmittelbar in der Nachbarschaft des Gasthofes Goldener Löwe unseren Besucherparkplatz und sperren den nach Möglichkeit auch ab, sodass also dieser wirklich nur für die Museumsgäste zur Verfügung stehen kann. Kein Parkplatz für Neonazis. Bei jeder Veranstaltung sperrt das Museum ab. Aus Protest. Silvia Wagner zuckt mit den Schultern. Sie ist froh, dass sie wenigstens etwas tun kann. Im Moment sind wir, in der Position, dass wir abwarten, was uns da noch künftig passiert. Man kommt sich ein bisschen hilflos vielleicht vor, weil man damit auch nicht gerechnet hat. Jetzt aber fährt sie nach Hause. Silvia Wagner wohnt in Suhl. Direkt vor dem großen Museumstor stoppen zwei Polizeitransporter. Fünf Beamte steigen aus, streifen Leuchtwesten über. Einer greift zur Haltekelle. Ein schwarzer BMW mit Breitreifen kommt die Straße entlang. Das Kennzeichen endet auf 88. In der rechten Szene eine begehrte Zahlenkombination. Der achte Buchstabe im Alphabet ist das H. Zweimal H steht dafür Heil Hitler. Der Polizist hebt die Kelle. Der BMW muss rechts ran. Führerschein, Ausweis, Kofferraumkontrolle. Von der anderen Straßenseite blickt ein Jugendlicher herüber. Seine Dackeldame Bella zerrt ungeduldig an der Leine. Langsam wird es dunkel. Ich bin ja jetzt jedes Mal hier, ne? Also ich meine, gut finde ich es jetzt nicht. Für seinen Geschmack ist das einfach zu viel Polizei. Hinter dem BMW warten schon die drei nächsten Wagen auf die Kontrolle. Der Teenager schüttelt den Kopf. Er wird heute bestimmt nicht in den Goldenen Löwen gehen, auch wenn das Konzert umsonst ist. Ich bin jetzt so einer dafür, aber ich wohne jetzt hier im Dorf, sagen wir mal so. Gut, also ich habe jetzt eigentlich nichts gegen ihn jetzt. Soll er halt sein Zeug machen, finde ich schon in Ordnung. Der schwarze BMW darf weiterfahren, rollt motorröhrend die 300 Meter bis zum Goldenen Löwen. Da füllen sich die wenigen Parkplätze, drängen sich Autos schon in den Nebenstraßen. Die beiden Rentner stehen immer noch am Zaun und staunen. Bringst mal was los in dein Klemmdorf. Genau. Ah ja, ist halt so. Ein BMW mit 4,8 auf dem Kennzeichen rangiert gegenüber in die Parklücke. Ein VW-Transporter mit eisernem Kreuz auf der Fahrradtür rollt vorbei. Weil sofort dem hätten sie es ja wissen müssen, normal als Gemeinde oder als Landkreis oder wie auch immer. Es wäre genauso, als wenn die CDU jetzt da hier die Gaststätte gekauft hätte. Da wäre vielleicht nicht so viel los gewesen. Oder die SPD. Ne? Ich bin NPD-Mitglied, erzählt ein Ordner, während er die Wagen einweist. Sein Atem riecht nach Alkohol. Aber eigentlich, sagt er, ist ihm die Partei zu lasch geworden. Mehr als 1200 Stimmen holt er als NPD-Kandidat bei der letzten Wahl in Suhl. Das waren 5,7%. Einige Meter weiter steht seine Flasche. Der Ordner nimmt einen beherzten Schluck, kommt zurück, will noch etwas sagen. Da kann man nicht die Augen einfach verschließen. Ich meine, klar, das Volk, das wurde in einen riesigen Tiefschlaf getreten. Die gesamte europäische Rasse wurde in einen riesigen Tiefschlaf getreten. Wie genau, durch wann sie wählen. Alle Wahlen sind gefälscht, sagt er noch. Alle regierenden Politiker Marionetten der USA. Da bleibt ihm und seinen Kameraden nur der nationale Widerstand. Das kann halt nicht gesehen werden, ja, weil diese Meinung sowieso schon seit 45 sehr böse unterdrückt wird. Es ist einfach nicht frei, das wissen wir alle. Wir sind besetztes Gebiet und hier oben herrscht einer und der heißt Zion. In der ganz obersten Gewalt. Die beiden Rentner machen einen Abendspaziergang. Auch eine Ehefrau ist dabei. Sie mustern interessiert die Grüppchen, die rauchend vor dem Goldenen Löwen stehen. Mehr Männer als Frauen, fast alle tragen schwarz, Durchschnittsalter 20 bis 40. Junge Leute im Kloster Fessra, das gibt es nicht alle Tage. Viele tragen Division Thüringen Sweatshirts, keine Glatzen, dafür Bärte und schwarze Schirmmützen. Bevorzugte Fahrzeugmarken VW und BMW. Um 7:45 kommt Tommy Frenk zur Eingangstür, bittet die letzten Raucher hinein. Gleich soll es losgehen. Der Reporter aber muss draußen bleiben. Tommy Frenk zuckt mit den breiten Schultern. Seine Gäste reagieren gerade ein bisschen gereizt, sagt er. Rede mich nicht. Ich kann es nicht genau sagen, aber über 200. Jetzt muss er wieder rein. Lunikow macht schon Soundcheck auf der Bühne. Da fehlen noch die Sicherheitshinweise des Gastgebers. Durch die alten Fensterscheiben dringt jedes Wort auf die Straße. Bitte keine falschen Armbewegungen, ermahnt Tommy Frenk das Publikum und meint den Hitlergruß. Ihr wisst, wer vor dem Fenster steht. Dort haben sich jetzt auch die beiden älteren Herren, die Polizisten in Zivil, aufgebaut, die Hände in ihren etwas zu großen Schimanski-Jacken. Drinnen im Saal legt Lunikow los, spielt das altbewährte Programm, ausländerfeindlich, gewaltverherrlichend. Mal steigt Friedrich der Große von seinem Sockel und vertreibt die Politiker. Mal prügelt sich Skinhead Bolle aus Neuruppin durch Kreuzberg. Dumpf national klingt es aus dem Saal, das Publikum johlt. Die Rentner stehen vor dem Saal und lauschen. Sag ich doch, nee. So viele waren noch nie. Erstmal so viele waren auch, aber nicht so viele. So viele nicht, ne. Drin singt Lunikow über einen Neonazi auf der Flucht, der immer weitermacht und sich nicht unterkriegen lässt. Die Polizei beobachtet, die Rentner gehen jetzt nach Hause. Und die Leute vom Museum, ihr einsamer Protest in Form eines Absperrbandes, ist das Einzige, was in Kloster Fessra die Rechtsextremen auffällt. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.